nicht antreibt, ist der pure Hass auf euch Menschen, denn ihr seid für mich überflüssig. Auf der Welt herrscht Tod und Verderben. Deswegen rapp ich davon, dich zu töten. Es hat niemals viel länger gebraucht als ein paar Momente, in denen ich dich würge. Du gehst zu Boden, denn dir geht die Luft aus. Schwarz vor Augen hast du dein Leben verloren. Jeden Tag denk ich darüber nach, was ich mit euch anstell und mit dir als